Ein Stück Mauer hinter Brombeersträuchern. Linkes Segment mit gesprühter Aufschrift Nadine. Rechtes Segment mit gesprühter Aufschrift Ficke. Ein kleiner Trampelpfad führt feindwärts hinter die Büsche zu einer schwarz-rot-goldenen Grenzsäule und einem spanischen Reiter. Ohne jeden Hinweis, weder am Weg, noch in den Büschen, noch auf der Karte, stehen die da wie vergessen. Wenn einer das Versteck kennt, kann er immer mal hin zum Zwiegespräch, wenn er mit sich und der Mauer noch was geklärt kriegen will.